Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minsung Sori zufolge veranstaltete der Rat für Maßnahmen zur Frage der Zwangsprostituierten der japanischen Armee am 1. Juni vor der japanischen Botschaft in Seoul die 1233. Mittwochskundgebung und verurteilte dort die Versuche der südkoreanischen Regierung für die Errichtung der sogenannten Stiftung, mit der sie die Opfer der Sexualsklaverei durch japanische Armee schändet.